Die Fortschrittlichen Menschen der Welt schätzen die unvergänglichen Verdienste des Präsidenten Kim Il-sung um die Epoche und Geschichte hoch. Die Präsidentin des Kinderfonds Jin Dale sagte, Präsident Kim Il-sung sei ein großartiger Held, hervorragender Politiker und außergewöhnlicher Militärstratege, der sich große Verdienste um das Gedeihen des Vaterlandes, das Glück des Volkes und die Sache für die Verwirklichung der Souveränität in der Welt erworben habe. Der Vorsitzende der britischen Songun Politik Studentengesellschaft und der Vorsitzende der Zuzi-Ideologie Studentengruppe der südafrikanischen Provinz Mpumalanga betonten, Kim Il-sung habe die Zuzi-Ideologie, eine große revolutionäre Theorie für die Befreiung der Menschheit, begründet und diese weiterentwickelt und bereichert. Diese als leitende Richtschnur habe die DVJK zu einem gedeihenden und mächtigen Land entwickelt. Der Vorsitzende und der Chefsekretär der russischen Zuzi-Ideologie Studentengesellschaft und die Generalsekretärin der pakistanischen Zweigstelle der Koordinationsgesellschaft für Frauenrechte der Wildfrauenbewegung hoben hervor, der Name des Präsidenten Kim Il-sung sei in die Geschichte des 20. Jahrhunderts glänzend eingegangen. Er habe das Zeitalter der Souveränität eingeleitet und sein ganzes Leben für den siegreichen Fortschritt der Sache für Souveränität der Menschheit eingesetzt. So würde er in den Herzen der fortschrittlichen Menschen der Welt als ewige Sonne des Zuzi ewig unvergessen bleiben.